Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm Nummer 56, Vers 9. Du zählst alle meine Klagen, sammle alle meine Tränen in deinem Gefäß. Du hast doch jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Gott segne dieses Wort. Sorgen und Trauern. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament, Psalm 56, lernen wir mehr über Sorgen und Trauern. Und Sorgen und Trauern aus Gottes Sicht, aus Gottes Perspektive. Und hier haben wir also David, König David, wie er uns aufzeigt, wie er sich an Gott zugewandt hat und sieht, wie Gott funktioniert und wie Gott wirkt in seinem Leben und vor allem in seinem Herzen. Und das ist entscheidend hier zu sehen, dass eben unser Herrgott, unser persönlicher Gott, sehr daran interessiert ist, an unserem persönlichen Leben. Und das, was hier nun König David schreibt, das ist eben auch so, genauso heute. Wir in unserer persönlichen Beziehung als reuige Sünder in Jesus Christus wachsen und in und durch ihn nicht nur erlöst sind, sondern hier wissen, dass wir ihm vertrauen können mit unseren Sorgen und auch wenn wir trauern. Ja? Und wenn ihr mal reingeht in den Psalm 56, würde ich sagen, lest auch nochmal den nächsten Vers, Vers 10 durch, ich lese nochmal hier. An dem Tag, an dem ich dich zu Hilfe rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen. Denn eines weiß ich, dass du, Gott, auf meiner Seite stehst. Gott segne dieses Wort. Und hier in diesem Falle ist eben so, dass David sich daran erinnert, wie er sich Gott zuwendet in seiner Not. Er weiß einfach nicht mehr weiter. Und Gott ihm dann hilft und die Feinde sich tatsächlich zurückziehen in diesem Falle. Das ist in unserem Leben heutzutage nicht immer genauso, oftmals auch anders und auch der Zeitrahmen ist anders. Also auch wenn wir als Christen zu Gott kommen, ist es so, dass er nicht immer schaltet und waltet und auch unserem Zeitrahmen folgt. Und das ist wichtig zu verstehen. Manchmal kann es länger dauern, bis Gott unsere Gebete ja antwortet. Ja? Und da müssen wir geduldig sein. Ganz wichtig, geduldig. Vor allem, wenn wir Sorgen und Trauern und Kummer haben und wenn wir trauern, ein geliebter Mensch ist von uns gegangen, dann braucht das Zeit. Dann brauchen wir Zeit in und durch unsere Beziehung zu Jesus Christus, die Zeit, die er braucht, um uns zu helfen, als Beispiel. Und das geht am besten, dass wir soweit möglich ist, dass wir in Gottes Wort uns tagtäglich befinden und er kann uns dann ins Herz sprechen und uns Mut machen dadurch. Und unsere Gebete, alle unsere Gebete hört unser Herrgott. Wir als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und als reuige Sünder, als Christen in persönlicher Beziehung zu Christus wissen wir, dass, wie das David auch schreibt, dass Gott, unser persönlicher Gott, auf meiner Seite steht. Also Gott steht auf unserer Seite. Und das ist ganz wichtig. Ja, Gott weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Die Bibel sagt uns das. Und das macht uns Mut. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir, dass Gott ganz anders antwortet, als wir uns das vorstellen. Und ja, es kann auch sein, dass ein Gebet oder bestimmtes Gebet, was wir oder ein Anliegen haben, dass Gott das zeitlebens nicht beantwortet. Das kann auch sein. Was Gott aber tut, ist, uns einlädt, zu ihm zu kommen und uns zu ihm zuzuwenden. Darauf kommt es an. Denn er ist bemüht und er interessiert sich hundertprozentig für unsere Sorgen und Trauern und Anliegen. Und nicht nur das, wir tun auch gut daran, nicht nur zu ihm zu kommen, wenn wir Kummer oder etwas von ihm wollen, sondern einfach, dass wir Danke sagen. Danke, lieber Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns die Bibel gegeben hast. Danke, dass ich eine persönliche Beziehung mit dir haben kann. Danke für mein Leben tagtäglich. Ja, wenn wir aufwachen und atmen, dann hat Gott irgendwas vor. Ja, Es sei denn, er ruft uns nach Hause, ja. Also das ist, also wenn wir dann sterben, dann hat Gott irgendwie einen anderen Plan. Aber nichtsdestotrotz, egal was es ist, die Einladung wichtig ist, dass wir uns immer Gott zuwenden. Und er kümmert sich dann um uns, er zeigt irgendetwas auf. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, auch von Mensch zu Mensch. Aber besonders in Sorgen und Trauern wissen wir, dass Gott alle unsere Tränen nicht nur sammelt, aber dass er sich auch um uns kümmert, und als unser persönlicher Gott. Und das ist hier der Segen, das ist, was wir besonders aus diesem Psalm hier sehen, dass Gott eben auf unserer Seite steht. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Psalm 56 aus dem Alten Testament und auch, dass wir eben, wie David auch, dass wir wissen, dass du dich nicht änderst, dass du auf unserer Seite bist, wir als Christen, die zu dir kommen als reue Sünder und in unserer persönlichen Beziehung nicht nur mit dir wachsen, unserem Herr Jesus, durch den Heiligen Geist, der uns in unser Herzen spricht, aber dass wir auch zu dir kommen können, ob nun Sorge oder Trauer, Kummer, aber eben auch einfach Dank sagen wollen, dass du da bist. Und manchmal kann es sich so anfühlen, als wenn du nicht da bist, das kann auch schon sein, aber die Wahrheit ist, dass du auf unserer Seite stehst, denn du kannst dich nicht verändern. Du bist immer da, du bist allmächtig, allgegenwärtig, und das ist unsere Einladung. Und wir danken dir, Herr Jesus, für diese Wahrheit aus dem Psalter, aus dem Psalm Davids hier, und beten dies in deinem gerechten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.